Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt, 28, Jena, den 26. Oktober 1795. Dank Ihnen, lieber Freund, für das Interesse, mit dem Sie meine ästhetische Gewissensfrage mir beantwortet haben. In jeder Rücksicht hat Ihr letzter Brief mich interessiert, und wenn ich mehr Muße habe, als heute zu hoffen ist, ich erwarte diesen Nachmittag Herdern und habe noch Briefe auszufertigen, so wollen wir weiter davon sprechen. Über einiges, was mehr ins Allgemeine geht, gibt Ihnen vielleicht meine Abhandlung über das Naive denjenigen Aufschluss, den ich selbst mir über die Frage, inwiefern kann ich bei dieser Entfernung von dem Geiste der griechischen Poesie noch Dichter sein, und zwar besserer Dichter, als der Grad jener Entfernung zu erlauben scheint, zu geben gesucht habe. Ich habe in jenem Aufsatze, wie ich glaube, einige nicht unwichtige Ideen über diese Sache ausgekramt. Lassen Sie uns indessen in dieser Sache auch nicht zu weit ausholen. Nehmen Sie zum Beispiel den Fall an, die Natur habe mich wirklich zum Dichter bestimmt, so wird Ihnen der ganz zufällige Umstand, dass ich mich in dem entscheidenden Alter, wo die Gemütsform vielleicht für das ganze Leben bestimmt wird, von 14 bis 24, ausschließend nur aus modernen Quellen genährt, die griechische Literatur, soweit sie über das Neue Testament sich erstreckt, völlig verabsäumt und selbst aus dem Lateinischen sehr sparsam geschöpft habe, meine ungriechische Form bei einem wirklich unverkennbaren Dichtergeist erklären. Der Einfluss philosophischer Studien auf meine Gedankenökonomie erklärt dann das Übrige. Ein starker Beweis für diese Behauptung ist der, dass ich gerade jetzt, wo ich durch Krankheit, Lebensweise, selbst durch das Alter, durch jahrelange getriebene Spekulation von der dichterischen Vorstellungsweise um so viel mehr hätte abkommen sollen, nichtsdestoweniger ihr eher näher gekommen bin, wofür ich meine Elegie allein zum Beweis anführen will. Und warum konnte dies geschehen? Weil ich zugleich in dieser Zeit, obgleich nur sehr mittelbar, aus griechischen Quellen schöpfte. Diese schnelle Aneignung dieser fremden Natur unter so ungünstigen Umständen beweist, wie mir deucht, dass nicht eine ursprüngliche Differenz, sondern bloß der Zufall zwischen mich und die Griechen getreten sein konnte. Ja, ich bilde mir in gewissen Augenblicken ein, dass ich eine größere Affinität zu den Griechen haben muss als viele andere, weil ich sie ohne einen unmittelbaren Zugang zu ihnen doch noch immer in meinen Kreis ziehen und mit meinen Fühlhörnern erfassen kann. Geben Sie mir nichts als Muße und so viel Gesundheit, als ich bisher nur gehabt, so sollen Sie sicherlich Produkte von mir sehen, die nicht ungriechischer sein sollen als die Produkte derer, welche den Homer an der Quelle studierten. Das mag sein, dass meine Sprache immer künstlicher organisiert sein wird, als sich mit einer homerischen Dichtung verträgt, aber den Anteil der Sprache an den Gedanken unterscheidet ein kritisches Auge leicht, und es wäre der Mühe und Aufopferung nicht wert, eine so mühsam gebildete Organisation, die auch nicht an Tugenden leer ist, auf gut Glück wieder zu zerstören. Lassen Sie mich noch eine Bemerkung machen. Es ist etwas in allen modernen Dichtern, die Römer mit eingeschlossen, was sie als Moderne miteinander gemein haben, was ganz und gar nicht griechischer Art ist und wodurch sie große Dinge ausrichten. In meiner Abhandlung habe ich mich darüber weitläufiger erklärt. Es ist eine Realität und keine Schranke, und die Neuern haben sie vor den Griechen voraus. Mit dieser modernen Realität verbinden einige, wie zum Beispiel Goethe, eine größere oder kleinere Portion griechischen Geistes, die aber, wo sie nicht ganz und gar wie in Voss auf homerischen Stamm gefropft ist, dem Griechischen immer nicht beikommt. Ich habe zugleich bemerkt, dass diese Annäherung an den griechischen Geist, die doch nie Erreichung wird, immer etwas von jener modernen Realität annimmt, gerade herausgesagt, dass ein Produkt immer ärmer an Geist ist, je mehr es Natur ist. Und nun fragt sich, sollte der moderne Dichter nicht recht haben, lieber auf seinem, ihm ausschließend eigenen Gebiet sich einheimisch und vollkommen zu machen, als in einem Fremden, wo ihm die Welt, seine Sprache und seine Kultur selbst ewig widersteht, sich von dem Griechen übertreffen zu lassen? Sollten mit einem Wort neuere Dichter nicht besser tun, das Ideal als die Wirklichkeit zu bearbeiten? Denken Sie, lieber Freund, vorläufig diesen Gedanken nach. Sie werden alsdann meinen Aufsatz mit mehrerer Neugier durchlaufen. Ihre Gedanken über den eigentlichen Zweck bei einer Reise nach Italien habe ich sehr überzeugend gefunden. Hier wurde ich vorhin unterbrochen, und nun ein paar Worte von Herder. Sie werden im Intelligenzblatt der Literaturzeitung aus dem 24. Oktober einen Ausfall finden, den Wolf auf Herder gemacht hat, seines Aufsatzes über Homer wegen. Wenn Sie auch glauben sollten, dass Herder jene harten Sachen verdient hätte, wie doch gewiss nicht der Fall ist, so werden Sie doch die Art, mit der Sie ausgesprochen sind, missbilligen. Herdern war es gar nicht eingefallen, Wolfen ins Gehäge zu kommen, und seine Ausführung hat einen von jenen Prolegomenen völlig unabhängigen Bestand. Da sich Herder in keinen Streit einlassen will und ich selbst es nicht wünsche, so werde ich bloß das Äußere dieses Angriffs und seine Beziehung auf die Horen betreffend als Redakteur der Horen einige Worte darauf replizieren. Ich muss schließen, um den Brief noch auf die Post zu bringen. Das nächste Mal ein mehreres. Goethe grüßt Sie. Haben Sie die zwei Musen-Almanache gesehen? Sie sind schlechter, als man sich eine Vorstellung davon machen kann. Der Vossische ist fast der schlechtere. 29 Stücke sind von ihm selbst darin, worunter kein einziges gut, sehr wenige erträglich und etliche abominabel sind. Adieu, SCH.